Brocken, Brocken vom Bernhardsbomb. Der Regen durchforstet die Straße. Und durch den Regen und durch den Strom erschallte das Vorhofladen. Und durch den Regen und durch den Strom erschallte das Vorhofladen. Alles erschienen, doch bringt verzwingt sich das preußische Heer. für mehr. 200 Bataillon und 20.000 Schwadron. Und jeder Grenadier kriegt 60 Patron. 200 Bataillon und 20.000 Schwadron. Und jeder Grenadier kriegt 60 Patron. Es klappt auf der Hof am Steger. Ich sehe mit dem Bällein ins Feld. Blutiger Kampf aller Wegen, dazu sind wir bestellt. Wir reiten im Traum und singen, im Herzen die bitterste Not. Die Sehnsucht will uns bezwingen, doch wir reiten die Sehnsucht tot. Die Sehnsucht will uns bezwingen, doch wir reiten die Sehnsucht tot. Wir sind die Tausend von Schützen im Hippo.